This is the front line, boys. Catholics and Protestants living side by side at each other's throat. Est is Sommer im Niemandsland. Willkommen im Niemandsland. Wir werden jetzt für 2 Stunden von 13 bis 15 Uhr auf der Umlaufbahn 91.4 UKW über der gräflichen Stadt Barcelona kreisen und unsere Botschaften in den Äther schicken. Wir sind bei euch dort unten leicht zu empfangen mit jedem Ultra-Kurzwellen-Empfangsgerät. Auch in Kapstadt, Vladivostok, Malmö, Kreuzberg und Halifax zu hören. Über das weltweite Computernetz unter www.contrabanda.org und auch über Bluetooth. Und sogar über eure Mobiltelefone. Wir bieten allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder gepflegte und niveauvolle Unterhaltung, Musik von heute, gestern und übermorgen, aktuelle Nachrichten über das Geschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft sowie Hintergründe zu wichtigen Themen der Gegenwart und der Vergangenheit. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Thank you. Eine helle Sonne heute über der Katalanen-Metropole. Die Temperaturen sind leicht gesunken, Gott sei Dank. Es ist nicht mehr so heiß und nicht mehr so schwül wie an den anderen Tagen der vergangenen Woche. Beginnen wir mit einem historischen Thema. Der 9. September 1944 steht auf meinem Harenberg-Geschichtskalender ganz groß als Gedenktermin. 1944. Deutsche Truppen räumen Territorium des verbündeten Finnland. Dazu zuerst einmal ein finnisches Sprichwort, das sagt: Alle kennen den Bären, aber der Bär kennt keinen. Vor 75 Jahren wandte die Wehrmacht auch in Finnland die Strategie der verbrannten Erde an. Der Abzug der Wehrmacht aus Finnland in das von Deutschen besetzte Norwegen löste am 9. September 1944 katastrophale Verhältnisse in beiden Ländern aus. Die Provinz Finnmark musste innerhalb kurzer Zeit mehr als 200.000 deutsche Soldaten und 60.000 Pferde sowie das Kriegsgerät aufnehmen. Hierzu eine Hintergrundinformation. Angesichts der militärisch aussichtslosen Lage schloss das mit Deutschland verbündete Finnland am 3. September 1944 mit Großbritannien und der Sowjetunion ein Übereinkommen. Danach musste die Wehrmacht bis 15. September Finnland geräumt haben. Bei der Umsetzung des Abkommens wendeten die Deutschen oft mit Einverständnis mit den Finnen die Taktik der verbrannten Erde an, um ein Nachrücken der Verfolger und später der Roten Armee zu verlangsamen. Als die Rote Armee die deutschen Stellungen in Norwegen überrannte, befahl der Diktator Adolf Hitler am 28. Oktober, die Provinzen Finnmark und Troms zu evakuieren und dem Erdboden gleichzumachen. Die Wehrmacht zerstörte Dörfer und Städte, trieb die Bevölkerung bei Wintertemperaturen nach Westen, brannte Siedlungen nieder und sprengte Straßen, Brücken sowie Hafenanlagen. Wir blicken natürlich zurück im Zorn auf dieses historische Datum, wie immer, wenn wir über die Geschichte sprechen und nicht nur die deutsche. Auch heute gibt es Kriege. Auch heute gibt es Verfolgung. Auch heute werden Stellungen überrannt, gerade im Norden von Syrien wieder ist der Krieg voll ausgebrochen. In Afghanistan sind die Talibanen wieder hervorgekommen, neu bewaffnet, werfen sie die Besatzer mittlerweile schon aus dem Land. Im heutigen Niemandsland, wie immer auf dem Programm, es lebe der Tod, eine Episode aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Danach wird es Aktuelles geben, Zeitgeschehen, spanische und katalanische Politik, dann gegen 14 Uhr die Nachrichten, von uns Katastrophenblock genannt, und zum Schluss gibt es Kultur, dazwischen jede Menge Musik, zum Schluss dann Kino. Und natürlich nicht vergessen die Barcelona-Nachrichten, Aktuelles und Schreckliches, aber auch Schönes, was hier in der Stadt so passiert. Hätte ich ein Lied, ein Seemannslied, vielleicht ein Lied, das wärmt und wiegt, ich käme leichter durch die Nacht, durch Wind und Regen. hab dich ein Leben lang gesucht, auf allen meinen Wegen. Und war wohl immer auf der Flucht vor dir, vor mir hab dich verflucht, ein Prinz, ein Tier, ein Zauberer mit unerhörter Sehnsucht. Auf meinem Floß, nur meiner selbst in deinem Schoß, mit Schnaps und Wehmut. Musik der Straße fällt ins Fenster, Ton um Ton, lässt mich nicht schlafen, ich lauf nicht mehr davon. Und draußen heulen die Motoren, ich hör das Lachen der Union, ihre Mofas knattern hungrig durch die Stille dieser ungestillten Nacht. Es sind Tuaregs, Nomaden, ich kann sie hören, ihre Balladen erzählen nur von dir. Was alle Sänger von dir sangen, dem großen Meer und dem Verlangen einmal getragen werden, nur von dir gesehen. Ein böses Spiel, denn jedes Schiff läuft auf am Riff, da ist kein Halt, nur Untergehen. Musik der Straße fällt ins Fenster, Ton um Ton, lässt mich nicht schlafen, ich lauf nicht mehr davon. Ich fand dich nichts an dein Gesicht auf jedem Markt, in jedem Licht, in Schenken, in Bordellen und in dem blassen Schein von Kathedralen. Saß bei den Männern und ertrank in den Geschichten tagelang, sie sangen wie auf Blanken und suchten alle in dem Meer, dich doch zu finden auf dem Meer, wenn's sein muss, Waffen klirren Tag um Tag und Nacht um Nacht. Und dann besiegt in großer Schlacht, sah ich sie wie trunkene Schiffe versanken. Musik der Straße fällt ins Fenster, Ton um Ton, lässt mich nicht schlafen, ich lauf nicht mehr davon. Hab mir ein Lied von dir gemacht, hab es gebraucht für diese Nacht, und meine Liebe lässt mich gehen, egal wohin, ich werde immer weiterziehen. Bin Tuareg und Talisman, bin auf dem Weg zu dir mit großem Mut. Und war wohl immer auf der Flucht vor dir, vor mir hab dich verflucht, ein Prinz, ein Tier, ein Zauberer mit unerhörter Sehnsucht. Auf meinem Floß, nur meiner selbst in einem Schoß, mit Schnaps und Wehmut. Musik der Straße fällt ins Fenster, Ton um Ton, lässt mich nicht schlafen. Ich lauf nicht mehr, ich lauf nicht mehr, ich lauf nicht mehr davon. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 131. Die Segovia-Front. No pasarán. Pasaremos. Nente papagapa. Und ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Das ist eine Erinnerung, die meine alten Tage erhält. Au capuche de ma vie, c'est encore un souvenir qui ensoleille mes vieux jours. Juni 1937, Segovia-Front. Der Navacerrada-Pass liegt knapp 2000 Meter über dem Meer in der Sierra de Guadarrama, rund 60 Kilometer von Madrid entfernt, an der Straße nach Segovia. In der hochgelegenen Region ist es selbst während der langen Sommertage noch kühl. Nachts wird es regelrecht kalt. Von den Gipfeln aus lässt sich das gesamte Tal überblicken. Die Hänge sind jedoch dicht bestanden mit Föhren und Steineichen, die dem Gegner exzellente Deckung bieten. Als Gelände für einen Angriff ist die Gegend also eher ungeeignet. Doch Ende Mai versuchten Regierungstruppen unter ihrem Führer General Walter, einem Pseudonym, hinter dem sich der Pole Karol Zwiezerski verbarg, genau das. Sie wollten die Nationalisten von der Bilbao-Front ablenken, indem sie einen Entlastungsangriff auf die Segovia-Front unternahmen. Am 30. Mai griffen sie La Granja de San Ildefonso an, den ehemaligen Sommerpalast der spanischen Könige im Tal auf der anderen Seite des Passes. Obgleich sie irrtümlich von ihrer eigenen Luftwaffe beschossen und ohne wirksame Unterstützung in die Schlacht geschickt wurden, schafften sie es dennoch, Stellungen auf dem Berg Cabeza Grande mit Blick auf die Straße nach Segovia zu beziehen, und nun ging es darum, diese Stellung zu halten. Das war der Stand der Dinge, als Robert Capa und Gerda Taro von Madrid eintrafen, um über die Offensive zu berichten. Während seines kurzen Zwischenstopps in Paris hatte sich Capa beruflich entscheidend verändert. Der Aufträge und Einschränkungen durch Sessoir überdrüssig, hatte er mit Time Inc., dem in den USA ansässigen Medienimperium von Henry Luce, einen entschieden vielversprechenderen Kontakt erschlossen. Henry Luce hatte kurze Zeit zuvor mit der Herausgabe von Life, einem großformatigen, wöchentlich erscheinenden Magazin im Stil von Vue, begonnen. Eine Reihe von Wochenschauen, die unter dem Titel »The March of Time« vor dem Hauptfilm in Kinos gezeigt werden sollten, trugen seine Handschrift. Diese Filme, an deren Ende jeweils eine Stimme aus dem Off theatralisch verkündete »Time marches on«, »Die Zeit schreitet voran«, kombinierten tatsächliches Nachrichtenmaterial mit nachgestellten oder dramatisierten Szenen. Manchmal setzte man professionelle Schauspieler anstelle der tatsächlich Beteiligten ein. Luce bezeichnete diesen Prozess als »Fälschung im Dienst der Wahrheit«. Wahr oder gefälscht? Jedenfalls hatte die Serie im Frühjahr dieses Jahres einen Oscar für die Revolutionierung des Mediums Wochenschau gewonnen, und die Auflage von Life hatte sich von zunächst 380.000 Exemplaren auf über 1 Million gesteigert. Für einen ehrgeizigen Fotojournalisten war Time Inc. ganz offensichtlich die angesagteste Adresse. Und Capa hatte Richard de Rochemont, Time Inks Mann in Europa, dazu überredet, ihn nach Spanien zu schicken, sowohl um Filmmaterial für The March of Time zu drehen, als auch um für Life zu fotografieren. Nach wie vor hatte Sessoir das Recht, für den französischen Markt den ersten Blick auf seine Arbeit zu werfen, aber was bedeutete das schon im Vergleich mit dem amerikanischen Publikum, das sich ihm mit diesen neuen Beziehungen erschloss? Schon wenige Tage nach Erhalt seines Geleitbriefs von der spanischen Botschaft am 26. Mai bestieg er ein Flugzeug nach Valencia, wo er Gerda traf. Zusammen fuhren sie weiter nach Madrid, wo Gerda ihre Beziehungen spielen ließ, um an die Segovia-Front zu kommen. Sie war von Geburt Polin und hatte sich das letzte Mal, als sie in Madrid war, mit General Walter und seinem polnischen Adjutanten Zurek angefreundet. Vor allem Walter war höchst angetan von Gerda und ihrer ungewöhnlichen Kombination aus Jugend, Schönheit und Tapferkeit, und offenbar konnte er ihr rein gar nichts abschlagen. Ohne weiteres organisierte sie eine Einladung für sich und ihren Ehemann zu den Männern in Walters Hauptquartier. Gerda und Capa trafen ein, als die Männer ihr Lager aufschlugen. Sie errichteten Unterstände, bedeckten sie zum Schutz und zur Tarnung mit Farn und machten Feuer, um ihre Rationen aufzuwärmen. Gerda fotografierte sie dabei, während Capa mit seiner Aimo-Kamera im Kreis um sie herumschritt und versuchte, die Szene für »The March of Time« festzuhalten. Der General bestand darauf, dass Capa und Gerda mit ihm zusammen aßen, und obwohl sie keine Gabeln und Messer hatten und das Hühnchen, das es zum Dinner gab, mit den Fingern essen mussten, verlangte er, dass für seine Besucher ein Tischtuch gebracht wurde. Nach dem Essen gaben Capa und Gerda Zigaretten aus, in Spanien damals eine hochwillkommene Kostbarkeit, da kein Tabak mehr importiert wurde. Ein wegen der Kälte in eine Decke gehüllter Soldat wiegte traurig einen Welpen in seinen Armen, eines der Tiere, das die Männer als Maskottchen mit sich führten. Der kleine Hund war gestorben, und die Männer gruben ein Grab für ihn und bedeckten den Ort mit Zweigen. Dann zogen sich alle in ihre Schlafsäcke zurück. Am nächsten Morgen, dem 1. Juni, unternahm der Kommandant der Aufständischen José Varela einen Gegenangriff auf die Regierungstruppen. Er wollte sie aus der Sierra heraus und zurück in Richtung Madrid treiben. Die Abteilung, in der Gerda und Kaper sich befanden, brach das Lager ab und formierte sich. Gleichzeitig suchte man Deckung hinter Felsen und im Dickicht. Die beiden Fotografen waren dicht hinter ihnen, Gerda mit ihrer Leica und Kaper mit der Aimo. Beide machten Aufnahmen, während sie durch den Wald hetzten, außerstande Scharfeinstellungen vorzunehmen. Ein feindliches Geschoss prallte von Gerdas Kamerastativ ab. »Besser als ins Herz«, witzelte sie und lief weiter. Bald wurde die Stille des Waldes zerrissen vom Dröhnen der Panzer, dem Jaulen von Kugeln und Granaten und dem Röhren der Motorräder der Ordonnanzen. Als dann noch Bomber und Kampfflugzeuge der Nationalisten über die Berghänge donnerten, brachen die Gefechtslinien der Loyalisten zusammen. Innerhalb weniger Stunden waren sie auf der Flucht, obwohl der wütende General Walter, der argwöhnte, sämtliche Nachzügler seinen Mitglieder der 5. Kolonne, angeordnet hatte, alle, die sich zurückziehen, niedermähen. Gerda und Kaper, der jetzt mit seiner Contax ebenfalls Fotos machte, fotografierten verwundete Männer, blutige Bahren und leblose Körper, die in der Panik des Rückzugs zurückgelassen worden waren. Am nächsten Tag war klar, dass die Offensive gescheitert war und die Nationalisten setzten ihren Ansturm auf Bilbao fort. Entmutigt und mit Taschen voller Filme, die Zeugnis für Chaos und Niederlage ablegten, gingen Kaper und Gerda nach Madrid zurück. Die Bombardierung war dort schlimmer als je zuvor, aber warum sollte man das noch fotografieren? Sie hatten bereits mehr als genug Aufnahmen von zerbombten Gebäuden und weinenden Frauen, und nach einer Zeit waren die Zeitungsleser von den Bildern der Zerstörung ohnehin abgestumpft. Stattdessen machten Kaper und Gerda Foto- und Filmaufnahmen von Arbeitern in einer Munitionsfabrik, von Soldaten, viele unter ihnen Analphabeten, denen Lesen und Schreiben beigebracht wird, von Dinamiteros, die in Carabanchel mit Schleudern Granaten auf faschistische Straßenkämpfer werfen, von Arbeitern, die die französische Brücke über den Manzanares mit Sandsäcken verbarrikadieren, jene Brücke, die in dem antifaschistischen Lied »Los Cuatro Generales« vorkommt und von einem durch den Alianza-Garten spazierenden General Miaja. Dann trafen Nachrichten vom Angriff auf Huesca ein, einem weiteren Versuch, die Rebellen von Bilbao abzulenken. Und fast direkt danach kam die Botschaft von Lukács Tod und Reglas Verletzung. Zutiefst getroffen vom Verlust ihrer Freunde packten Gerda und Kaper ihre Ausrüstung zusammen und machten sie auf den Weg nach Valencia, wo für den 16. Juni ein Staatsbegräbnis für Lukács angesetzt war. Eine Woche später nahmen die Aufständischen Bilbao ein. Arturo Barea erfuhr die Neuigkeiten über Bilbao von den Korrespondenten im Pressebüro, die ihrerseits durch ihre Agenturen von der Niederlage in Kenntnis gesetzt worden waren. Jetzt hatten sie den Auftrag herauszufinden, wie das die Menschen in Madrid sahen, doch die Zensoren ließen nicht zu, dass irgendwelche Berichte über Bilbao durchgegeben wurden. So frustrierend Barea die Situation auch fand, sie war jetzt nicht mehr sein Problem. Ilsa und Pat, die blonde Zensorin aus Kanada, von Constancia de la Mora aus Valencia geschickt, kümmerten sich mittlerweile um die Alltagsgeschäfte im Pressebüro. Barea sah sich ausgegrenzt, teilweise aufgrund von Conny de la Moras Misstrauen, teilweise aber auch aufgrund seiner eigenen akuten psychischen und physischen Schwäche. Vor einigen Tagen hatte er jedoch herausgefunden, dass keiner sich mehr für den Kurzwellensender der Regierung, EAQ, verantwortlich fühlte. »Wen interessieren denn noch Propagandasendungen für das Ausland?« meinten die Bürokraten und weigerten sich, die Rundfunkleute zu bezahlen. Barea erkannte seine Chance, ähnlich derjenigen, die er bei der Auslagerung des Zensorenamtes im November ergriffen hatte. Er überredete General Miaja, der gerade ungewöhnlich zerstreut wirkte, die Radiostation zu finanzieren und, da keiner sonst es machen wollte, ihn, Barea, zum Rundfunkbeauftragten und zum verantwortlichen Rundfunkzensor zu ernennen. Wenn nun Auslandskorrespondenten ihm Nachrichten überbrachten, die seine Regierung nicht freigeben wollte, beschloss er, dies über sein neues Büro laufen zu lassen. »Wir können es uns nicht leisten, zu Bilbao zu schweigen«, sagte er zu Miaja. »Schweigen wird uns noch mehr schaden als die Niederlage.« Es war dieselbe Botschaft, die er seit Beginn des Krieges wieder und wieder formulierte. Man musste die Wahrheit sagen. Er flehte Miaja an, noch am selben Abend die Geschichte im Radio zu bringen. Widerwillig gab Miaja seine Zustimmung. Und spätabends, am selben Tag, vorgestellt vom Ansager lediglich als »La voz incognita de Madrid«, die unbekannte Stimme aus Madrid, setzte sich Barea zum ersten Mal in seinem Leben vor ein Mikrofon und las vor, was er geschrieben hatte. Einen offenen Brief an einen der britischen Blockadebrecher, der in den letzten Monaten Bilbao beim Überleben geholfen hatte. Einen Mann mit dem Spitznamen Kartoffel Jones. Sein wahrer Vorname war David, der versteckt in seinen Kartoffellieferungen Gewehre in die Stadt schmuggelte. Barea teilte diesem Captain Jones mit, dass trotz solcher heroischer Unternehmungen Bilbao von den Rebellen eingenommen worden sei. Und obwohl kein Spanier die Stadt und was sie ihm bedeutete je vergessen würde, habe man keine Zeit, den Verlust zu beweinen, denn der Kampf müsse weitergehen. Die Techniker und Wachen wischten sich, als Barea fertig war, Tränen aus den Augen. Barea sollte diese Ansprachen allabendlich fortsetzen, immer unter dem Namen der unbekannten Stimme, La Voz Incógnita de Madrid, die sich mit Berichten über das, was in Madrid geschah, direkt an Zuhörer in Europa und Amerika wandte. Als die Bombardierung der Stadt immer heftiger wurde, wurden die Sendungen für Barea zu einem Rettungsanker, einer Möglichkeit, sich auszudrücken und seine Ängste zu kanalisieren. Er wollte nicht das Schicksal des zitternden Dänen Ole Winding teilen, dessen lähmende Angst ihn für sich selbst und andere nutzlos hatte werden lassen. Und er wollte keine Spielchen spielen, wie der deutsche kommunistische Journalist, den er als Otto Gordon kannte, ein Hardliner aus der Agence Espagne von Otto Katz, der sich bei seinen Bossen in Valencia und Paris, möglicherweise auch in Moskau, über Bareas und Ilsas mangelnde politische Disziplin beklagt hatte. Barea durchstreifte stattdessen die Stadt und sammelte die Geschichten, die von den vielen Stimmen in Madrid erzählt wurden. Von der Telefonistin, die ihren Posten trotz der Bombardierung nicht verließ. Den Straßenreinigern auf der Gran Vía, die nach den Angriffen das Blut wegwuschen. Von seinem Freund, dem Kneipenwirt Serafin, der in einem improvisierten Bett auf dem obersten Regalbrett im Keller eines Pfandleihers schlief und jedes Mal seinen Kopf anschlug, wenn ihn eine Explosion aus dem Schlummer weckte, und dann ein zweites Mal, wenn er aufstand, um nach dem Befinden seiner Nachbarn zu sehen. Sowohl seine Furcht als auch sein Mut brachten ihm Beulen ein, schrieb Barea. Wenn er auf diese Stimmen hörte und ihr unbeholfenes Straßenargott mit seinen Worten wiedergab, holte ihn das aus den Abgründen in seinem Inneren heraus. Er wurde nun also jeden Abend durch die leeren, stillen Straßen vom Ministerium in das Rundfunkstudio in der Calle de Alcalá gefahren. Da die oberen Stockwerke ausgebombt und leer waren, war das Übertragungsstudio in einen winzigen, feuchtkalten Raum im Keller verlegt worden, gleich neben einem übelriechenden Toilettenverschlag. Dort saß Barea vor dem Mikrofon und trug im Akzent des Barrio, aus dem er stammte, die Geschichten der unbekannten Stimme von Madrid vor. Und dort lasen er und der Sekretär des Arbeiterausschusses auch die eintreffenden Hörerbriefe. Denn zur Überraschung Bareas und aller anderen hatte die unbekannte Stimme Anhänger gewonnen. Und diese Anhänger waren nicht auf Spanien, ja nicht einmal auf Europa beschränkt. Ein Brief von einem Bergarbeiter aus den USA. Als ich 13 war, schrieb der Kumpel, haute ich Kohle unter Tage in Peñarroya. Jetzt bin ich 63 und haue immer noch Kohle in Pennsylvania. Es tut mir leid, dass ich nicht besser schreiben kann, aber der Marquis und der Priester in unserem Dorf wollten nicht, dass wir die Schule besuchten. Ich segne euch dafür, dass ihr für ein besseres Leben kämpft, und ich verfluche diejenigen, die nicht wollen, dass unser Volk sich erhebt. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 131, eine Niemandslandproduktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vale. Originaltitel »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War«, erschienen im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2015. No pasarán. Pasaremos. Chao, 91.4 FM, Mr. Debate Daddy. I'll send to Barcelona. Chao. Niemand's Land, 91.4 FM. Chao, Mr. Debate Daddy. Goodbye. Ein paar Geburtstage zum heutigen 9. September. An einem 9. September wurden geboren der deutsche Rennrodler Georg Hackl, 1966 geboren. Dann der US-amerikanische Sänger Otis Redding, Sitting on a Dock of a Bay, bekannt durch dieses wunderschöne Lied, voller Sehnsucht nach fernen Ländern. 1940 geboren. Cesare Pavese, italienischer Schriftsteller, wurde 1908 geboren. Dann Max Reinhardt, der österreichische Regisseur, 1873 geboren, 1943 gestorben. Und ein Gigant am Himmel der Weltliteratur, der russische Schriftsteller Leo Tolstoi, der wurde 1828 geboren und starb 1910. Dann Luigi Galvini, der hätte heute Geburtstag, wenn er noch leben würde, ist aber schon 1798 gestorben, 1737 geboren. Italienischer Naturforscher Galvini, wer hat nicht diese zuckenden Froschschenkel gesehen, die Galvini elektrisch aufgeladen hat und die dann vom Körper des Frosches abgetrennt noch anfangen zu zucken auf einer Wäscheleine und auf einem Draht. Das haben alle gesehen, die einmal Naturkunde oder Naturforschungsunterricht hatten in der Schule. Gut, das waren unsere Gedenktage. Lied und dann begrüßen wir Werner, der ist soeben ins Studio getreten. Gudrun Gut, Baby, I can drive my car. Es geht um Saudi-Arabien, ein beliebter Partner unserer Demokratien. Und da ist es schwer, als Frau Auto zu fahren. This is saying here. schon sein. Er hat nichts gegen Fremde, aber die sollen zu Hause bleiben. Er hat so große Angst um seine Existenz. Drum sucht er sich Winston Bock und läuft mit dem rechten Trend. Die Banalität des Bösen. Es ist das immer gleiche Spiel. Das ist die Banalität des Bösen. Der Tod der Freiheit ist das Ziel. Er hat nichts gegen Schwule, aber die sollten sich nicht küssen. Er hat nichts gegen Moslems, aber die sind alle Terroristen. Er verachtet keine Menschen, aber Deutsch müssen sie schon sein. Er ist nur der kleine Bürger, doch manchmal trügt der Schein. Er hat so große Angst um seine Existenz. Drum sucht er sich den Sündenbock und läuft mit dem rechten Trend. Die Banalität des Bösen. Es ist das immer gleiche Spiel. Das ist die Banalität des Bösen. Der Tod der Freiheit ist das Ziel. Ist das Ziel. Posaune von Herrn Miles Davis, unverkennbar. Werner ist im Studio. Hallo, wie geht's? Hallo, wie es immer geht. Es sind fast noch mehr Touristen auf der Straße heute als letzte Woche, wo ich mich auch schon gewundert habe. Ja, ich habe mich auch gewundert, das ist unglaublich. Also wie machen die das? Ist in Zukunft der Winter Sommer und der Sommer, es wird weiterhin Sommer sein. Und na trotz gut. Der Streiks, das ist auch interessant. Aber gut, das müssen wir aushalten, da müssen wir durch und wir lassen uns da dessen nicht anfechten. Dann das Wetter natürlich. Im Moment scheint die Sonne insgesamt vielleicht ein bisschen durchwachsen, hat auch in der Nacht ein bisschen getröpfelt und so. Morgen viel Regen angesagt und übermorgen, Mittwoch, ist ein Tsunami angesagt. Ne? Ein Tsunami am Mittelmeer in Katalonien, in Barcelona. Wenn man das so hört, ne, in Japan, in Indonesien, da ist Tsunami ja ein Synonym für was ganz Schreckliches, eine Katastrophe. Aber hier ist Catalonia is different. Hier gibt es viele Leute, die für diesen Mittwoch, für übermorgen einen Tsunami herbeisehnen. Ne? Da wundert man sich natürlich erstmal, aber Entwarnung, es ist alles nicht so schlimm. Es handelt sich hier um ein demokratisches Tsunami. Das soll also offenbar nicht alle Häuser zerstören, sondern nur ein paar demokratisch gewählte. Jedenfalls. Man könnte sagen, ein Tsunami der Herzen. Ja. Ein Tsunami des Herzgoldes für eine menschenfreundliche Winke-Winke-Republik. Genau. Und dieses demokratische Tsunami, das ist also jetzt, wird nicht ausgelöst durch Erdbeben oder Meeresbeben, sondern von Menschen. Also von einer besonderen Art von Menschen, nämlich diesen katalanischen Unabhängigkeitsfans. Dieses Tsunami soll also eine massenhafte Antwort sein auf das bevorstehende, das noch bevorstehende Urteil im Prozess gegen die Verantwortlichen von diesem Referendum von vor 2 Jahren am 1. Oktober, die entweder im Knast sitzen oder im Exil sind. Und da wird jetzt das Urteil erwartet in diesem Prozess gegen die. Und das soll jetzt also dieses Tsunami eine Antwort sein darauf. Aber natürlich, übermorgen ist die sogenannte Diada, der 11. September. Ich weiß nicht, hast du dich irgendwann mal gefragt, woher das Wort eigentlich kommt, was es eigentlich bedeutet, dieser Tag, die Diada, warum heißt das Diada? Diade, es ist Diade, das war die Landung der Alliierten in der Normandie und da haben die Diada draus gemacht. Also ich habe auch nie eigentlich drüber nachgedacht, ich wusste nur, der Tag, der heißt halt so, aber irgendwie geht mir sowas durch den Kopf, das ist dann der Tag aller Tage. Gut, ich google das mal gerade, du kannst weiter erzählen. Ja, also warum wird gerade dieser 11. September hier in Katalonien gefeiert? Das geht zurück auf den 11. September 1714, wo im spanischen Erbfolgekrieg Barcelona eben von französischen Truppen erobert wurde, da der damalige letzte spanische Habsburger, der Karl II. Von Spanien, der 1700, im Jahr 1700 gestorben, und zwar ohne Kinder, und hat dann als Erben eingesetzt Philipp V., ein Enkel von Ludwig XIV., der hat dann eben dieser Philipp V. Quasi alle katalanischen Institutionen eliminiert, damals vor über 300 Jahren jetzt alle historischen Rechte. Und seither haben wir eben hier diese Bourbon-Dynastie am Hals, diese Schmarotzer und Blutsauger mit ihren Privilegien. Ich sage das jetzt nicht ironisch, sondern meine das genauso ernst wie die katalanischen Unabhängigkeitsfans hier. Ja. Also über den alten König Hans Karl, den Elefantenmörder, über den haben wir ja schon öfter berichtet. Der ist jetzt gerade vor 2 Wochen in den letzten 10 Jahren zum 10. Mal operiert worden. Diesmal war es eine Herzoperation, aber jetzt ist er schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Die kommen ja immer sofort dran, diese Leute, die müssen sich nicht jahrelang oder monatelang auf eine Warteliste setzen. Ne? Und da hat er jetzt also wieder freie Hand für seine Freizeitaktivitäten. Und da war jetzt gerade eine Meldung von vor ein paar Tagen, dass er offenbar mit seiner freien Hand an einer Frau an die Brust gekrapscht hat. Und zwar einer Frau, die hier in Katalonien bekannt ist wie ein bunter Hund. Das ist die Pilar Rahola. Die hat sich früher mal in der Politik versucht. Jetzt ist sie wieder Journalistin hauptsächlich. eine sehr polemische und umstrittene Gestalt. Und aber in diesem Fall glaube ich der, weil noch nicht mal die würde sich sowas aus den Fingern saugen. Ja? Und die sagt jetzt, hat jetzt in einem Interview vor ein paar Tagen wiederholt, was sie schon früher mal auch öffentlich erzählt hat. Sie sitzt irgendwo dem König gegenüber, dem alten Hans Karl. Und sie hatte sich dann offenbar an ihrer Bluse eine republikanische Fahne angeheftet. Und da steht der König dann auf einmal auf, streckt seine Hand aus und sagt, da ist was nicht in Ordnung. Und greift ihr an den Busen und macht dann mit der Hand so eine Geste, wie wenn er Orangensaft pressen will. Ja. Also gegen die Monarchie geht jetzt der 11. September natürlich auch, aber nicht nur dagegen Republik statt Monarchie, sondern eben auch Abspaltung von Spanien. Ja, gut, aber da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, ne? Der Ursprung des Wortes Diada, den habe ich hier mal gerade gegoogelt. Ich habe eine Seite gefunden mit Definitionen. Der sagt, etymologisch stammt dieser Begriff natürlich aus dem Lateinischen. Konkret ist es ein Derivat von Dias und Diadis, das man übersetzen könnte mit Vereinigung zweier Dinge. In unserer Sprache, in unserem Idiom, so schreibt die Seite, bedeutet oder benutzt man den Begriff Diada mit Buchstaben I geschrieben, wenn man sich auf ein Paar bezieht, das eine sehr enge Verbindung eingeht. Eine Diade, eine Diada. Der Soziologe und Philosoph, der deutsche Georg Simmel, hat auf eine Nuance des Begriffs Diada hingewiesen. Und zwar in der Soziologie. Er analysiert zwei verschiedene soziale Gruppen und macht eine Anspielung auf die Idee der Diada, um das Zusammengehen von zwei intimen Freunden oder zwei sozialen Gruppen darzustellen. Gut, und dann haben das natürlich auch die Katalanisten benutzt, um ihre Diada, das heißt der Tag, der an den mythologischen schon fast Begriff der Aberkennung ihrer Rechte und so weiter 1714 nach der verlorenen Schlacht von 1714 erinnern soll. Dazu später noch mehr. Kommen wir einmal auf Spanien zu sprechen. Die Situation hier ist sehr ernst, sehr angespannt und sehr grotesk. Es gibt immer noch keine Regierung nach 2,5 Monaten, wo die Wahlen ja zurückliegen. Im Gegenteil, es gibt eine Streikwelle in Spanien. Mitten in der Hochsaison legen schon seit ungefähr 2 Monaten viele die Arbeit nieder, und zwar die Zugfahrer, das Sicherheitspersonal auf den Flughäfen, Putzfrauen, Flugbegleiter, Feuerwehrleute. Es ist wirklich richtig was los in dieser regierungslosen Zeit. Der Unmut über die Arbeitsbedingungen zeigt sich in diesen Wochen und Monaten in Spanien besonders deutlich. Es ist die Jahreszeit, in der die meisten Touristen das Land besuchen, wir haben es gerade gesagt. Die Straßen sind immer noch voll mit massenhaft Touristen. Und das ist eine wichtige Einnahmequelle hier für dieses Land. Viele Reisende in Spanien konnten sich auf ihren Wegen bereits mit dem Schicksal der Beschäftigten des staatlichen Eisenbahnunternehmens Renfe vertraut machen. Am 31. Juli gab es da Streiks. Die CGT hatte rund 70% der Angestellten zu einem Streik aufgerufen und die haben sich auch beteiligt. Das Unternehmen sprach nur von 2,2% des Personals, aber das machen die immer. Die Direktoren mit ihren Millionengehältern, die sagen dann, es haben aber nur 3% an den Streiks teilgenommen. Stimmt nicht, lügen. Am 14. August fielen 950 Nahen-Fernzüge im ganzen Land aus. Mehr als 300 davon waren Hochgeschwindigkeitszüge des spanischen Streckennetzes AVE. Die Beschäftigten fordern mehr Personal und ein besseres Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Deshalb hatten die Gewerkschaftsverbände CCO, CGT und UGT zu einem 4-tägigen Streik aufgerufen. Streiks wurden weiter ausgeführt am 30. August, am 1. September. In Vigo waren vor 2 Wochen die Feuerwehrleute in einen unbefristeten Streik getreten. Und schon haben wir wieder Waldbrände. Unterstützt von den Interessensvertretungen CIG und UGT fordern sie mehr Personal. Gegenwärtig sollen die Auszubildenden so viel wie die Feuerwehrmänner arbeiten, aber für weniger Geld. Bis zu 48 Stunden am Stück hätten einige in der Ausbildung arbeiten müssen, wie die Tageszeitung La Voz de Galicia am Donnerstag berichtete. Jetzt streikt die Feuerwehr in der Stadt zum ersten Mal. Und das könnte sich bald auch in anderen Regionen wiederholen. Denn die Waldbrände haben in den letzten Jahren und auch in diesen Monaten schon wieder durch den Klimawandel immens zugenommen und damit auch das Arbeitspensum der Feuerwehrleute. Auch der Flughafen hier in Barcelona wird derzeit bestreikt. Wir wundern uns aber, es müssen so viele Flugzeuge kommen, dass das kaum auffällt, zumindest nicht sich ausdrückt in weniger Massen, hier im Zentrum zumindest. In den Randbezirken allerdings gibt es Entspannung. Bei mir zum Beispiel gibt es weniger Touristenmassen, die sich da in den Straßen rumtreiben. Das ist sehr auffällig, aber hier im Zentrum hast du gerade gesagt. Wie gesagt, Flughafenpersonal, Bodenpersonal. Es geht um Reduzierung der Arbeitszeit, es geht um neue Einstellungen. Und dann sind natürlich auch Arbeitskämpfe am Flughafen von Palma de Mallorca. Bei den Passkontrollen gibt es Streiks. Gewerkschaftsverband CCOO erklärte vor 2 Wochen in einer Mitteilung, dass die Löhne nicht den Verträgen entsprechen und Überstunden einfach nicht bezahlt werden von den Bossen. Tolle Sache. Die bezahlen einfach nicht. Dann gab es viel Gerede über die Insel Ibiza. Da haben auch die Putzfrauen der Hotels einen Streik durchgeführt im August und auch jetzt im September wollen sie wieder streiken. Sie wollen, dass ihre Tätigkeit als besonderes Risiko anerkannt wird. Studien zufolge müssen 70% von ihnen mit Schmerzmitteln zum Dienst gehen. Die schwere körperliche Arbeit macht eine normale Verrentung so gut wie unmöglich. Touristen, die in Madrid die U-Bahn nutzen, könnten auch von einem Streik des Sicherheitspersonals betroffen werden. In diesem Fall geht es um die Löhne von mehr als 500 Mitarbeitern, die der Firma Ombuds, ein Subunternehmen der städtischen Verkehrsbetriebe, nicht bezahlt haben soll. Das heißt, die haben die Funktionen des Sicherheitspersonals privatisiert an windige Firmen und dann zahlen die die Löhne nicht. Tolles System. Und wie gesagt, das Flugbegleitpersonal von Ryanair in Spanien hat zusammen mit der Interessenvertretung der Kabinenbeschäftigten SIT, CPLA und dem Gewerkschaftsverbund USO einen 10-tägigen Ausstand jetzt im September am 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. September gibt es Streiktage für die Flughäfen in Gran Canaria, Tenerife, Girona. So, Werner. Das ist also die Lage. Was sagt die Regierung dazu? Unsere Linken. Im Moment, was sage ich dazu? Streik ist für mich also eigentlich immer ein sympathisches Wort. Und je mehr, umso besser. Und am besten Generalstreik und wenn möglich unbefristeter Generalstreik. Aber gut, da sind wir weit davon entfernt und was halt stattfindet jetzt wieder massiv, diese Streiks, die du genannt hast, oder auch in den letzten, weiß ich, 10, 20, 30 Jahren immer mal wieder Streiks, dann gehen sie zu Ende, entweder verlierst du oder gewinnst du, wer verhandelt, die Arbeitgeber oder der Arbeitgeberverband mit den Vertretern der Arbeitnehmer, den Gewerkschaften und dann einigen sich oder nicht oder es kommt zu irgendeinem Kompromiss, aber das halt irgendwie immer nur punktuell und irgendwie, wir sind halt leider nicht an einem Punkt, wo dann die Streikenden irgendwie ein paar Etagen höher gehen in ihrer Fabrik und die Direktivos und den Generaldirektor rausholen und durch die Gänge treiben. Also was die wollen, die Forderungen, die müssen halt irgendwie aufgenommen und umgesetzt werden über die Parteien irgendwie ins Parlament, Gesetze, Gesetzesänderungen, Reformen nennen sie das immer, aber theoretisch kann man ja eine Reform ja auch zum Guten machen. Ne? Und das ist halt der Punkt, wo es nicht weitergeht, ja, weil die jetzt hier die neue Regierung bilden sollen, der Pedro Sanchez mit den Sozialisten, also es ist Unglaublich, wie der sich dreht und windet, um ja keine Koalition eingehen zu müssen mit der anderen Linken, die Partei, die wesentlich kleiner ist. Oder, Entschuldigung, ich habe gesagt andere Linke, also die Partei, diese Unidas Podemos, die kann man als links bezeichnen, aber die Sozialisten eben nicht. Also dieser Sanchez von Sozialisten, der hat so eine Angst davor, also ich glaube, das ist wirklich Angst auch davor, in seiner Regierung zu haben, jemand wie Pablo Iglesias oder so jemand, weil neben dem ist der Sanchez wirklich ein armer weißen Knabe. Ja? Der andere ist Politiker durch und durch. Und der Sanchez ist halt so ein Apparatschik, der sich langsam hochgedient hat in der sogenannten Sozialistischen Partei. Und so wie es aussieht, kommt sie nicht zur Potte. Und der Sanchez verlangt von dem Iglesias, von Podemos, eben auf die Knie zu fallen und alles abzunicken, was er von Sozialisten ihm vorschlägt. Also alles riecht sehr nach Neuwahlen, ne? Es riecht ja auch alles danach, dass in Europa im Moment die Stimmung so ist, unter denen, die das wirkliche Sagen haben, das sind die Banken, das sind die internationalen Investitionsfonds, das sind die entscheidenden Leute in den Schaltstellen der wirklichen Macht, die sagen, keine linke Regierung in keinem Land in Europa, keine wirklich linke Regierung, und da wäre Podemos gefährlich. Andererseits sind die Leute um Pablo Iglesias, für mich auch nicht Leute, die ich jetzt, sagen wir mal, als das Maß der linken Dinge, aller linken Dinge betrachten würde. Sie pokern jetzt sehr hoch und sie haben noch, glaube ich, nur ein paar Tage Zeit bis zum 20. Heute ist der 9. Dann steht entweder eine Koalition oder die Frist ist beendet, wo eine Regierungsbildung möglich ist, und dann müssen Neuwahlen ausgerufen werden. Und wenn das passiert, dann wird die Rechte wieder Morgenluft wittern. Denn dann werden unheimlich viele Leute, die links gewählt haben bei den letzten Wahlen, die werden sagen, sowas nie wieder. Das heißt, diese hohe Wahlbeteiligung, besonders bei der Linken, die wird wieder abnehmen, und dann ist das Pulver verschossen, dann ist der bequeme Vorsprung verspielt und dann wird garantiert eine rechte Regierung kommen. Und das alles wird noch komplizierter. Das ist ungefähr das Panorama, das sich uns eröffnet. Es sei denn, es gibt noch eine Entscheidung in letzter Minute. Was die Leute allerdings beschäftigt, ist, wie komme ich bis zum Monatsende? Wie bezahle ich die Schule meiner Kinder? Wie bezahle ich das Pflegepersonal für die kranke Oma? Was mache ich mit meiner Rente, die so wenig und so klein ist? Was mache ich mit meinen Überstunden, die Bosse mir nicht bezahlen? Das sind die realen Probleme der Menschen hier. Der Sprecher von Comisiones Obreras, Hernán Nogues, der hat gegenüber der Tageszeitung El Mundo erklärt, dass sie 39 Stunden in der Woche arbeiten für 920 Euro im Monat. Das sei sehr demütigend, sagt er, für diesen Hungerlohn 39 Stunden zu arbeiten. Das ist die Situation hier in Spanien. Hungerlöhne für die arbeitenden Menschen. Ein Taktieren und ein Wiegeln, hin und her wiegeln von der Mittelklasse, die ja auch die politische Szene beherrscht, weil Pablo Iglesias ist ja nicht Arbeiterklasse. Pablo Iglesias ist ein Mensch, der noch nie in einer Fabrik oder in einem Büro oder auf der Straße oder am Bau gearbeitet hat. Er kommt direkt von der Uni und ist direkt in die Politik gegangen. Er ist ein großer Theoretiker vor dem Herrn, aber ein Arbeiter oder die Arbeiterschicht, die vertritt er nicht. Er hat ein sehr schönes Haus, das hat ungefähr 200.000-300.000 Euro gekostet. Und das ist eben die politische Realität dieser Leute auch, die links sind und uns vertreten. Ich finde es lächerlich als Argument. Der kommt nicht aus der Arbeiterklasse, also ist er nicht links. Das ist genau das Argument der Rechten, der Faschisten hier. Also Marx kam nicht aus der Arbeiterklasse, Engels kam nicht aus der Arbeiterklasse. Bakunin kam auch nicht aus der Arbeiterklasse, Kropotkin auch nicht. Ich finde es total lächerlich, so ein Argument rauszuholen. Der hat so und so viele Quadratmeter in seiner Wohnung. Wichtig dabei ist, hat er sich das geholt über Korruption, wo wie viele Leute von der sogenannten Volkspartei oder auch von der Sozialistischen Partei, oder hat er wie Hunderttausende von anderen Spaniern auch eine Hypothek aufgenommen und sich auf Jahrzehnte hinaus verschuldet. Also das kommt noch dazu, ja. Und also ich akzeptiere das nicht als Argument. Es ist ein Argument, das viele Leute sehen, dass man auch erkennen kann an bestimmten Taktiken und an bestimmten Vorgehensweisen der politischen Führung von Podemos. Und das sollte man meiner Meinung nach wissen, um zu beurteilen, wie die Dinge im Moment stehen. Gut, ein Lied. Unser Freund Helge Schneider, der ist übrigens auf Tournee. Und der hat ein Lied rausgebracht, das heißt, wenn der Komet kommt. Und zu Helge werden wir vielleicht noch ein paar Worte sagen über seine Tournee. Der war ja auch im Osten, der war ja in Sachsen und in Brandenburg. Und da gibt es ja die Parole, was kann uns eigentlich in diesen schwierigen Zeiten, in diesen düsteren Zeiten helfen und retten? Helge hat die Antwort. Albern sein, das hilft, um wirklich die Depression in der Politik zu überwinden. Helge Schneider. Ahora puedes ganar un Superman. Two, one, two, three. Wenn der Komet kommt. Wenn der Komet kommt, wenn der Komet kommt, kommt der Komet. Badabdabdab. Wenn der Komet kommt, wenn der Komet kommt, wenn der Komet kommt, kommt der Komet. Schwabrabab, dub, dub. Der Komet macht alles kaputt. Der Komet macht alles kaputt. Wenn der Komet kommt, macht er alles kaputt. Wenn der Komet kommt, macht er alles kaputt. Put, put, put. Auf das Haus, in dem ich sitze, wird dem Erdboden gleich gemacht. Schwapp, du, wapp, du, du, du, wapp. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Erdboden gleich gemacht. Der Komet ist böse. Der Komet. Wenn der Komet kommt, kommt der Komet. Er macht klare Sache. Alles geht kaputt. Alles geht kaputt. Auch meine elektrische Eisenbahn und alles, was ich sonst noch gekauft habe in meinem ganzen Leben. Alle Jacken. Alle Jacken und alle Gitarren. Alles geht kaputt. Alles geht kaputt. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Rappel. Dieser Rappel, jo, dieser Rappel geht kaputt. Es ist die Helge Schneider Gedächtnisrappel von Es gibt Reiz. Na na na na. Na na na na. Y viva la radio Contrabanda. Y viva Niemandsland. Es ist Montag, der 9.9.2019. Unsere Freunde, die Diktatoren. Die Bundesrepublik will Riads Grenztruppen ausbilden. Jawohl. Rund 11 Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi will die Bundesregierung die Polizeikooperation mit Riad wieder aufnehmen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag einen entsprechenden Spiegelbericht. Das seit 2009 laufende Training für Grenztruppen, an dem sich im vergangenen Jahr insgesamt 70 deutsche Beamte beteiligt hatten, war im Oktober 2018 nach dem Mord an Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ausgesetzt worden. In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung den Einsatz damit begründet, die Modernisierung des saudischen Grenzschutzes sei im außen- und sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands. Autofahren für Frauen in Saudi-Arabien ist im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands nicht einbegriffen. Mal wieder neue Pannen am Bau des Berliner Flughafens BER. Beim Bau des Terminals 2 am künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es Verzögerungen. In den vergangenen Wochen seien bauliche Anpassungen notwendig geworden, die inzwischen weitgehend abgeschlossen seien, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. So hätten sich Auslassungen für technische Anlagen im Beton nicht an der richtigen Stelle befunden. Wie lange geht das jetzt schon? Bild am Sonntag hatte berichtet, wegen gravierender Planungsfehler sei es unwahrscheinlich, dass der Terminal zum Oktober 2020 fertig werde. Letzter Planungsstand ist, dass der BER dann mit 9 Jahren Verspätung in Betrieb gehen soll. Mit 9 Jahren Verspätung und mit Milliarden Euro Mehrkosten. Eine Meldung aus Sachsen, Parteigremien für Schwarz-Grün-Rote Koalition. Dresden. Die Parteigremien von CDU und Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen haben sich für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen über einen Dreierbund mit der SPD ausgesprochen. Am Sonnabend hatten sich der Landesvorstand in Riesa mit den Kreisvorsitzenden beraten. Auch die Spitzenkandidaten der Grünen bei der Landtagswahl, Katja Mayer und Wolfram Günther, sprachen sich nach einer Sitzung des Parteirats am Sonnabend in Dresden für Sondierungen aus. Am 12. Oktober soll sich ein grünen Parteitag mit den Ergebnissen befassen und dann über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Montag, dem 9. September 2019. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Lehrermangel an Grundschulen größer als gedacht. Die Bertelsmann Stiftung kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass bis 2025 mehr als 26.000 Lehrer fehlen werden. Die Kultusministerkonferenz war bisher von einer deutlich niedrigeren Zahl ausgegangen. Start für Textilsiegel grüner Knopf. Bundesentwicklungsminister Müller hat das neue staatliche Siegel vorgestellt. Der grüne Knopf soll an Firmen vergeben werden, die ihre Textilien unter höheren sozialen und ökologischen Standards herstellen lassen. Brexit-Streit. Großbritanniens Premierminister Johnson hat mit Irlands Regierungschef Varadkar über eine Grenzlösung nach dem geplanten EU-Austritt beraten. Die irische Grenzfrage ist ein großes Problem des Brexits. Am Nachmittag will Johnson die Zustimmung des Unterhauses für eine Neuwahl am 15. Oktober erreichen. Regionalwahlen in Russland. Trotz Verlusten hat die Kreml-Partei in den meisten Regionen ihre Mehrheit verteidigt. Im Moskauer Stadtrat holte sie laut Interfax 25 der 45 Sitze. Dort waren jedoch viele Oppositionskandidaten ausgeschlossen worden, wogegen es größere Proteste gegeben hatte. Frachtschiff vor US-Bundesstaat Georgia gekentert. Nach Angaben der Küstenwache wurden 20 Besatzungsmitglieder gerettet. 4 Menschen werden noch an Bord des südkoreanischen Schiffes vermutet. Der Frachter transportierte etwa 4000 Autos. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Das Wetter. Heute in der Osthälfte meist dichte Wolken mit Regen. Gebietsweise regnet es ergiebig. In den westlichen Landesteilen neben Wolkenfeldern Sonnenschein und nur einzelne Schauer. Höchstwerte von 11 Grad bis 20 Grad. Ja, da sind also einige Autos ins Meer geplumpst, vom Containerschiff runter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, 4000 koreanische Autos. Also wer steckt dahinter? Wahrscheinlich Trump, der hat die insgeheim abschießen lassen, Torpedo und so, um die Importe da zu erschweren. Also diesem Typ kann man wirklich alles zutrauen, ne? Wie sein Kollege da in Lateinamerika, in Brasilien, dieser Bolsonaro da, der das Letzte, was er sich geleistet hat, übrigens auch zum 11. September, ne, das hat irgendwie zu tun, nicht mit dem 11. September von Katalonien, sondern mit dem 11. September 1973 in Chile. Und eine Frau, die da längere Zeit dann Präsidentin war von Chile, Michelle Bachelet, die ist inzwischen bei der UNO Hochkommissarin für Menschenrechte und hat dann in dieser Eigenschaft bei einer Pressekonferenz auch was gesagt zur Situation der Menschenrechte eben und auch Aussagen gemacht zur Situation in Brasilien, dass unter diesem Bolsonaro eben die demokratischen Räume eingeschränkt werden, die demokratischen Rechte in Gefahr sind. Und hat dann auch kritisiert, dass der Bolsonaro jetzt entschieden hat, zum ersten Mal wieder seit dem Militärputsch in Brasilien 1964 diesen Putsch zu feiern. Der 55. Jahrestag von diesem Militärputsch. Ja. Und jetzt, wo die Michelle Bachelet das sagt, dann ist der Typ also ausgeflippt. Ja. Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Brasilien. Ne. Sie greift unsere tapfere Polizei und Militär an, weil sie auch denunziert hatte, dass die Zahl der von Polizisten getöteten Zivilpersonen sprunghaft in die Höhe gegangen ist, seit er dort an der Macht ist. Ne? Und diese Frau, die soll überhaupt das Maul halten, weil ihr Vater ist ja schon einer von denen gewesen, der Vater von der war General bei der Luftwaffe und Allende. Und ihr Vater ist ja einer von denen gewesen, der sich damals Pinochet entgegengestellt hat. Ja. Und der wurde dann, dem demokratischen Pinochet, den das Volk ja gewählt hat. Und dieser Vater, der wurde dann tatsächlich eben festgenommen und wegen Vaterlandsverrat angeklagt, gefoltert. Und ist dann ein halbes Jahr später gestorben. Und der, ja, die Bachelet wurde auch gefoltert. Die Tochter wurde auch verhaftet und gefoltert. So, diese Frau sagt der dann also, dass es Pinochet zu verdanken sei, dass Chile heute nicht ein zweites Kuba geworden ist. Ja. Also ich nenne die immer in einem Atemzug, den Bolsonaro und den Trump. Ja. Das ist der gleiche Dreck. Themenwechsel. Handelskrieg zwischen China und den USA. Der von den USA begonnene Handelskrieg ließ Chinas Außenhandel im August schrumpfen. Während die Exporte des Industrieriesen um 1% auf 214,8 Milliarden US-Dollar, rund 195 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr sanken, brachen die Importe regelrecht ein und verringerten sich um 5,6% auf 179,97 Milliarden Dollar. Das teilte das Pekinger Statistikamt oder Beijinger Statistikamt am Sonntag mit. Ausfuhren in die USA gingen sogar um 16% auf nur noch 37,3 Milliarden Dollar zurück. Nach ersten US-Attacken hatten sich beide Staaten mit hohen Zusatzzöllen überzogen. Die Initialzündung für das globale Krisenverschärfungsprogramm kam von US-Präsident Donald Trump. Auf diese Weise wollte er die zuletzt immer negative Handelsbilanz der USA gegenüber China verbessern. Inzwischen hat der Konflikt in beiden Wirtschaftsgroßmächten zur Verlangsamung des Wachstums geführt. Naja, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Noch mehr Zeug und Klamotten und Plastik und Autos produzieren. Das ist ja nicht schlecht, wenn sich das alles mal ein bisschen verlangsamt, dieser unglaubliche, ungebremste Wachstumswahn. USA und Türkei patrouillieren zusammen in Syrien. Das muss man sich überlegen. Zwei ausländische Mächte patrouillieren in einem von ihnen besetzten Land. Die USA und die Türkei haben mit gemeinsamen Patrouillen im Nordosten Syriens begonnen. Wie ein Journalist gegenüber AFP berichtete, passierten am Sonntag 6 gepanzerte Fahrzeuge aus der Türkei die Grenze zu Syrien, um sich mit den US-Truppen zusammenzuschließen. Die Türkei und die USA hatten am 7. August vereinbart, mit Hilfe gemeinsamer Patrouillen eine Sicherheitszone im kurdischen Nordosten Syriens einzurichten. Die Region wird von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten IPG kontrolliert. In der Vergangenheit hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan immer wieder mit einer Offensive gegen die IPG gedroht. Ja, gerade diese Allianz da jetzt zwischen der Türkei und USA in Syrien, das ist sehr interessant, ja, das sieht man mal wieder, wie die USA da umgehen mit den Leuten in solchen Konflikten, Zusammenarbeit mit den Kurden, sowohl im Irakkrieg wie auch im Syrienkrieg, solange sie gegen Saddam Hussein oder gegen ISIS kämpfen, aber sobald es vorbei ist, dann geht es wieder andersrum. Dann sind die wieder jetzt der Feind und natürlich für die USA genau gleich wie für Erdogan. Ja. Da ist ja einiges los in dieser Region. Da geht es ja um die Einflusszonen zwischen Iran und Saudi-Arabien. Das sind ja die Großmächte in dieser Zone, die beide versuchen, die Kontrolle der kriegszerstörten Gebiete und der Milizen, die da operieren, an sich zu reißen und zu versuchen, ihre Positionen da durchzudrücken. Es geht also um den Krieg eigentlich, den Stellvertreterkrieg auch zwischen Iran, den Hezbollah und den saudi-arabischen Islamisten, die da ihr Unwesen treiben und die natürlich systematisch bewaffnet werden von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird wiederum von Deutschland bewaffnet und so sind alle wieder drin verstrickt. In diesem großen Karussell, in dieser unglaublichen, hässlichen Blutkirmes um Einflusszonen und das Öl natürlich nicht vergessen. Tel Aviv. Israel greift Ziele im Gazastreifen an. Unter Hinweis auf einen angeblichen Drohnenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Armee in der Nacht zum Sonntag erneut palästinensische sogenannte Ziele beschossen. Die Drohne sei am Samstag in den israelischen Luftraum eingedrungen und habe einen Sprengsatz auf ein Militärfahrzeug abgeworfen, teilte die Armee mit. Daraufhin hätten israelische Kampfjets mehrere Ziele der Hamas angegriffen. Es gab auf beiden Seiten keine Berichte über Opfer. Am Freitag waren bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze nach palästinensischen Angaben 2 Jugendliche erschossen worden. Zudem seien mindestens 76 Palästinenser verletzt worden, davon 46 durch scharfe Munition. Ja, also wenn man an diese Situation da denkt, Israel, Gaza, an die Soldaten zum Beispiel, die bei der israelischen Artillerie sitzen und den Befehl kriegen, jetzt da im Gazastreifen reinzuhalten oder, weiß ich, Luftwaffe, Luftangriffe zu fliegen auf Gaza. die den Befehl kriegen, das zu tun, und ohne irgendwie nachzudenken werden eben diese Befehle ausgefüllt. Also hier kommt die Banalität des Bösen ja für meine Begriffe auch wieder zum Vorschein, oder? Ja, man hat sich daran gewöhnt, dass das, was Israel macht, ist gut, demokratisch und vom Westen natürlich als in Ordnung abgewinkt. Und was die bösen Palästinenser machen, das ist natürlich ein Skandal, das ist Terrorismus und das ist böse. Wenn die Welt so einfach wäre, dann wäre man ja glücklich, aber es ist nicht so einfach, im Gegenteil. Es ist oft genau umgekehrt und das ist das große Problem, dass hier die Lüge die Wahrheit dermaßen zu erdrücken versucht, dass ja, der Krieg verewigt wird. Und das ist vielleicht auch das Ziel, ist ja auch ein guter Markt für Waffen. Kommen wir noch einmal zum Thema Deutschland zurück. Deutschland gilt ja als reiches Land, als Land, das den Menschen im Ausland helfen will. Ein Land, das sich kümmert um Schulen in Afghanistan. Aber gucken wir mal, wie es in Deutschland an den Schulen aussieht und was die tolle Regierung Merkel da so die letzten Jahrzehnte getrieben hat. Ein leeres Klassenzimmer, Unterrichtsausfälle, sie werden voraussichtlich weiter zum Schulalltag gehören, denn in Deutschland fehlen immer mehr Lehrer, vor allem an Grundschulen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sprach mit Blick auf dieses Schuljahr bereits von einem der größten Lehrermangel der Nachkriegszeit. Und es soll noch schlimmer werden, sagt jedenfalls die Bertelsmann Stiftung, die in einer aktuellen Studie noch alarmierendere Zahlen ermittelt hat als zuvor die Kultusministerkonferenz. Stuhlkreis heute Morgen in der ersten und zweiten Klasse an der Robert-Schumann-Schule in Frankfurt-Heddernheim. Lehrermangel kennt man hier schon jetzt. 20% qualifizierte Kräfte fehlen. Was hier Alltag ist, wird sich in Zukunft noch verschlimmern. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass im Jahr 2025 rund 15.300 Absolventen für das Grundschullehreramt fehlen. Laut Bertelsmann-Stiftung ist die Zahl sogar noch viel höher. Hiernach fehlen mindestens 26.300 Absolventen, also 11.000 Grundschullehrkräfte mehr. Wenn die Lehrerlücke jetzt um 11.000 Grundschullehrkräfte größer ausfällt, heißt das natürlich, dass die Maßnahmen, die bisher möglicherweise sehr zögerlich begonnen wurden in den einzelnen Ländern, jetzt sehr dringend intensiviert werden müssen. Die Kultusministerkonferenz ist von einem geringeren Anstieg der Schülerzahlen ausgegangen und wird demnächst neue Zahlen vorlegen. Man weiß, es wird schwer, die Lehrerlücke zu schließen. Es dauert 7 Jahre, bis eine Lehrerin, bis ein Lehrer voll ausgebildet ist. Das heißt, auch wenn wir jetzt sofort reagieren mit weiteren neuen Studienplätzen, was wir in den vergangenen Jahren schon getan haben, die Lehrer, die jetzt anfangen zu studieren, sind 2026 auf dem Markt. Also wir laufen insofern notgedrungen immer etwas in der Entwicklung hinterher. Um die Lücke zu überbrücken, müssen die Länder auch auf Fachkräfte ohne Lehramtsexamen zurückgreifen und diese pädagogisch ausbilden. Ja, in Deutschland fehlen Lehrer. Das hat man jetzt gemerkt. Man hat das gar nicht gewusst bis jetzt. Jetzt merkt man, das sind Tausende und Abertausende von Lehrern, die fehlen. Also Lehrermangel und offenbar die Schulen selber auch, provisorische Unterrichtsräume und so. Und dass die Situation an vielen Schulen und für Kinder und junge Leute. Und in Dresden aber, da gibt es eine gut ausgestattete Schule, nämlich die Polizeiakademie. Und zwar in der hessischen Polizeiakademie. Da werden also junge Leute zu Polizeibeamten ausgebildet, so wie es normal ist, entstehen da natürlich dann auch neue Freundschaften und so unter diesen Polizeianwärtern. Und da haben sich jetzt einige zusammengetan zu einer WhatsApp-Gruppe und sich dann gegenseitig lustige Filme zugeschickt. Also sieht man dann zum Beispiel ein Foto von einem Güterwagen, wo Juden abtransportiert werden Richtung Osten. Und drunter steht, genießt das Leben in vollen Zügen. Oder ein Foto von einem Schwarzafrikaner im Fadenkreuz, der soll wohl einen Emigranten darstellen. Und auf den ist also das Zielfernrohr von einem Scharfschützen gerichtet. Ne? Und solche Nachrichten werden eben auch im Westen immer häufiger. Ja? Man hörte immer viel Sachsen, Brandenburg, wie die AfD zunimmt. Wir werden sehen, was in Thüringen passiert, aber eben auch in alten Westdeutschland. Und das sind dann immer Einzelfälle und dann noch ein Einzelfall und noch ein Einzelfall. Und inzwischen sind es Dutzende von Einzelfällen, solche Fälle bei der Polizei. Und wenn man dann noch die Bundeswehr dazu nimmt, dann sind es Hunderte von Einzelfällen. Ne? Und so sieht's aus in Deutschland. Bei denen, die Sicherheit und Ordnung garantieren sollen und uns schützen. Die Frage ist nur, wer schützt uns vor denen? Mittlerweile ist es 14.30 Uhr. Kommen wir mit den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 9. September 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die erste Meldung ist schön. Es gibt den Tag der offenen Türen. Und zwar am Mittwoch, übermorgen, dem 11. September, dem Feiertag der Diada, wie wir vorhin auch gesagt haben, ist dieses Jahr Tag der offenen Türen in zahlreichen öffentlichen Gebäuden und Institutionen. Unter anderem kann man den Palast de la Generalitat besuchen, hier an der Plaza Sant Jaume, ferner das Parlament de Catalunya im Ciudadela Park, dann das MNAC, Museo de Arte Contemporáneo, das Museum für zeitgenössische Kunst von Katalonien, dann das Geschichtsmuseum, Museo de Historia, und das Born Centre Cultural. Alles ist gratis, überall kann man rein, den ganzen Tag. Tag der offenen Türen empfehle ich für alle, die noch nicht wissen, was sie am Mittwoch machen sollen. Schlendert da mal durch, interessant. Geschichtsunterricht lebendig. Thema Bücherkultur. Die Setmana de Llibre en Català, die Woche des katalanischen Buches oder des Buches auf Katalanisch, die am vergangenen 6. September begann, geht noch bis zum kommenden Sonntag, dem 15. September, hier an der Avenida de la Catedral. Ziel dieser Bücherschau ist es, die Katalanen natürlich zum Lesen von Literatur und Büchern auf Katalanisch anzuregen und auch die große Vielfalt der Publikationen auf dem katalanischsprachigen Buchmarkt zu präsentieren. 260 Neuerscheinungen des Jahres werden vorgestellt. 21% davon sind übrigens Jugend- und Kinderbücher. Daneben gibt es zahlreiche Aktivitäten rund um die Literatur und die Buchkultur. 219 Aussteller sind in 62 Ständen präsent. Da werden auch Autoren etwas erzählen. Es gibt Autorenlesungen und es werden auch Autogramme vergeben. Gut. Kommen wir zum großen Thema, das die Stadt seit Wochen, fast schon seit Monaten beherrscht. Das ist das Thema Sicherheit und Verbrechen. Die Mobiltelefone haben sich angesichts der Welle der Gewaltdelikte in der Stadt in Instrumente der Selbstverteidigung verwandelt. Zahllose Videos zirkulieren, auf denen Aggressionen, Raubüberfälle und Schlägereien zu sehen sind. Die meisten von den Anwohnern der Stadtviertel natürlich selbst herausgegeben. Die Videos zeigen, so die Journalistin Emma Riverola in einer Kolumne in der Tageszeitung El Periodico, wie blank die Nerven im Moment in der Stadt hier liegen. Und wie groß das Bedürfnis ist, sich zu schützen und zur Selbstverteidigung zu schreiten. Ohnmacht und Wut auf die Behörden, die sich gegenseitig natürlich die Schuld an der fatalen Sicherheitslage zuschieben, seien das trübe Wasser, in dem jetzt Rechtsextreme fischen werden. Die rechtsextremen Parteien scharren nur so mit den Hufen. Es ist richtig, dass Ada Colau, die Bürgermeisterin, darauf hinweist, dass die Kompetenz und Verantwortung für die Sicherheit der Bürger in Katalonien und in Barcelona bei der Generalitat und der autonomen Mossos-Polizei liegt. Hier gibt es eine Art Boykott zu vermelden. Seit Jahren, so Ada Colau, schere sich die Generalitat überhaupt nicht um die Sicherheit der Bürger hier in Barcelona. Das ist richtig. Doch auch Ada Colau tat in den ersten Jahren ihrer Amtszeit recht wenig auf diesem Gebiet. Das muss man auch sagen. Thema Sicherheit 2. Inzwischen spricht Ada Colau endlich Klartext und beschuldigt den Consigliere der Independentistas, der Generalitat, Miquel Buch, Innenconsigliere, also man könnte das mit Innenminister der Regionalregierung übersetzen, eine abgestimmte Kampagne gegen das von ihr geführte Rathaus zu orchestrieren, um ihre Amtsführung bei den Wählern und bei den Menschen in Barcelona in Misskredit zu bringen. Wie oft hören wir, ja, Ada Colau ist schuld, die Leute schimpfen auf Ada Colau, alles Übel in dieser Stadt ist Schuld der Bürgermeisterin und die Independentistas geben sich empört und beleidigt, wenn Ada Colau dieses Thema anspricht und sagt, ihr boykottiert die Sicherheit. Doch alle Zahlen geben Ada Colau natürlich recht. Der Abbau von Mossos-Polizisten unter den letzten Separatistenregierungen, dann die Umverteilung von öffentlichen Geldern in einen aufgeblähten Funktionärsapparat, in dem die Separatistenparteien Ex-Theo und ERC das Sagen haben und ihre Anhänger systematisch reinsetzen, das sind Realitäten, die in dieser Stadt da sind. Wie weit die Colau verantwortlich ist auch für die Situation, weil du am Anfang gesagt hast, dass die Mobiltelefone sich inzwischen entwickelt haben zum Instrument der Selbstverteidigung. Hast du, das war ein Kommentar aus El Periódico de Catalunya. Ja, das stimmt natürlich. Weil die Leute sagen, es ist nicht so schlimm und dann muss man natürlich Beweise sehen und die Beweise hat man dann natürlich in Wort und Bild und darum geht es. Weil sie sagen, es ist doch nicht so schlimm. Hauptsächlich Touristen gefilmt, denen gerade die Uhr weggerissen wird vom Handgelenk oder denen jemand in die Tasche greift. Das stimmt, das hat zugenommen. Das ist offensichtlich. Aber was jetzt auch schon bewiesen ist, dass da auch massenhaft Videos auftauchen, gefakte Videos von anderen europäischen Städten. Und dann wird es aber veröffentlicht, wie wenn das alles hier in Barcelona passiert wäre. Also aus England zum Beispiel, ja, oder aus Italien. Und das wird bewusst von der Rechten eben auch hochgespielt, um eben der Colau da wieder an Karren fahren zu können und zu sagen, seht her, wie schlimm das alles ist. Naja, das haben wir auch gesagt, das ist klar. Aber ich spreche hier von den Videos, die hier von Leuten hier in der Barceloneta, im Raval, in San Martí, in San Andreu und überall in der Stadt hochgeladen werden. Von diesen Videos ist die Rede. Dass es dieses Phänomen gibt, was du da beschreibst, dass da alles Fake-Zeug rumschwirrt im Internet, das weiß jeder, das ist bekannt. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Sicherheit 3. Die Asociación de Fiscales, die heißt AF, das ist die Vereinigung der spanischen Staatsanwälte, so könnte man das übersetzen, hat am Dienstag darauf hingewiesen, dass Richter und Staatsanwälte bei der gegenwärtigen Rechtslage wenig Mittel haben, um die Welle der Diebstähle und Raubüberfälle strafrechtlich wirksam zu verfolgen. Sie fordern eine Reform des Strafgesetzbuches, der Strafgesetze für Intensiv- und Wiederholungstäter. Und dies könnten allein die politischen Parteien über ihre Repräsentanten im Parlament beschließen. Auch die Präsidentin der Staatsanwaltschaft, das ist eine Frau, die heißt Concha Talon, erklärte am Montag gegenüber der Presse, dass nicht die Richter das Problem der Hurtos und Reincidentes, also der Diebstähle und Intensivtäter, lösen könnten. Es sei ausschließlich eine Angelegenheit des Gesetzgebers im Parlament. Paragraph 235 Strafgesetzbuch müsse reformiert werden, indem das Delikt des Diebstahls definiert ist. Die Strafe müsse auf 3 Jahre Gefängnis auch für solche Diebstähle ausgeweitet werden, die einen Wert von unter 400 Euro betreffen. Das heißt, das Problem wird von der Bürgermeisterin an die Generalitat weitergegeben. Die Generalitat beschuldigt die Bürgermeisterin. Die Polizei sagt, die Richter tun nichts. Die Richter sagen jetzt, also die Leute im Parlament, die Politiker müssen was tun. Umfrageergebnis. Bleiben wir beim Thema Sicherheit. Laut einer Meinungsumfrage, welche die Zeitung El Periódico de Catalunya und der Radiosender SER Catalunya durchgeführt haben, sind 49% der befragten Radiohörer und Zeitungsleser der Meinung, dass Barcelona eine sichere Stadt sei, 49%. 51% der Befragten antworteten auf die Frage mit Nein, Barcelona sei keine sichere Stadt. Die Umfrage stammt von vergangenen Donnerstag. Ja, und die Generalitat, du hast gerade völlig korrekt gesagt, die einen schieben es auf die anderen, und die Generalitat, nicht vergessen, die schiebt das Problem dann auch teilweise nach Madrid wieder ab und hat da in dem Punkt sogar noch recht. Ja. Aber da sieht man auch wieder an dem Punkt, dass eben durch die sogenannte nationale Frage hier in Katalonien, das dominiert alles, kontaminiert alles und paralysiert alles. Ja. Es geht ja nicht nur um die Funktion der Polizei oder der Justiz, sondern auch einfach um das Geld, um die Ausstattung. Ne? Und da kommt dann halt rein, dass es bis heute keinen Haushaltsplan gibt hier, weder in der Generalitat noch in Madrid. Die Parteien werden sich nicht einig, und dann also Fragen wie mögliche Steuererhöhungen, für wen auch immer, kein Geld da für soziale Fragen. Und seit 2017 wird einfach der Haushaltsplan immer weiter geschrieben, aber kein neuer beschlossen. Und in Madrid sieht es genau gleich aus, da gibt es auch keinen Haushaltsplan. Und somit auch kein Geld für die, in Deutschland würde man das, glaube ich, nennen, Länderfinanzausgleich oder sowas. Die Zentralregierung schickt das Geld nicht an die verschiedenen Autonomien, worauf die eigentlich Anspruch haben. Ja. Und hier sieht man einfach die, vorher haben wir ja schon was gesagt zum historischen 11. September 1714, aber was jetzt am nächsten Mittwoch auf uns zukommt, das ist eher der hysterische 11. September. Ne? Da werden wir dann nicht nur wieder diese Senyeras sehen, die katalanischen Nationalfahnen und die Esteladas, das wäre die Fahne der Unabhängigkeit mit dem weißen Stern auf blauem Grund. Wir werden nicht nur gelbe Schleifen und Schleifchen sehen, die die Freiheit für unsere politischen Gefangenen symbolisieren sollen, sondern auch gelbe Helme. Das sind im Moment noch keine Stahlhelme, sondern gelbe Plastikhelme, die die Leute da an der Diada dann massenhaft aufziehen, sich aufsetzen sollen. Und diese Mode, die haben sie offensichtlich in Hongkong abgekupfert. So friedlich, wie es dazugeht. Dort kämpft ja auch völlig ein friedlich Volk um seine Unabhängigkeit, nicht wahr? Genau. Und muss man ja sagen, so ein Helm hat eigentlich schon was. Na, auf der einen Seite symbolisiert er Schutz, du willst dich nur schützen gegen die Aggression von denen von Madrid. Und auf der anderen Seite, so ein Helm kann schnell ein Stahlhelm sein. Also so indirekt wird die Botschaft mitgesandt, wir können auch anders. Ja. Und daneben gibt es dann noch 100.000 andere Ideen und Initiativen, um eben diese Diada da zum großen Erfolg zu machen. Zum Beispiel hat man gehört, das katalanische Parlament soll umzingelt werden. Also für mich ist das eher lächerlich. Hast du schon gegeben? Ja, eben. Aber genau das ist das Lächerliche, weil damals war es eben die sogenannte 15M-Bewegung, die Indignados. Wir haben das umzingelt, um unsere Empörung auszudrücken gegen die Kürzungen im Sozialbereich. Genau, das war eine antikapitalistische Aktion, und jetzt kommen die daher und wollen das Parlament umzingeln, wo ihre eigenen Leute drin sind. Ein völliger Quatsch. Und natürlich zu Hause werden jetzt in den katalanistischen Familien wieder die Fahnen und die Fähnchen und die T-Shirts gebügelt, die ein Jahr lang zerknittert oder auch zusammengefaltet im Schrank gelegen haben. In Montserrat, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist ja dieses Gebirge hier, weiß nicht, vielleicht 30 Kilometer weg von Barcelona im Landesinnern, Montserrat. Und wenn man das aus der Ferne sieht, dieser Gebirgszug sieht wirklich aus wie so ein abgesägter Berg, wie man sich einen Fuchsschwanzsäge, eine umgekehrt, vorstellen kann, mit den Zacken nach oben. Und es sind dann offenbar 131 Gipfel. Und jetzt sollen zur Diada dann diese Gipfel irgendwie beleuchtet werden, durch Lichter oder Feuer oder angestrahlt werden, weil die sollen also symbolisieren die 131 Präsidenten oder sonstigen Anführer oder Fürsten, die eben Katalonien repräsentiert haben seit dieser Niederlage damals vor über 300 Jahren. Ja. Naja, sie müssen den Leuten ja was bieten. Ich meine, die sind jetzt seit wie vielen Jahren am Verkünden, die Republik und das, und es kommt nichts, also bleiben wir bei den Symbolen, den Gesten und den großartigen Marketing-Effekten, um das Volk irgendwie bei Laune zu halten und beim Thema zu halten. Die Emotionen sollen wieder hochgeschürt werden. Der Erwartungshorizont wird angestrengt und angespannt. Also meine Hoffnung ist, dass es übermorgen stark regnen wird, ne? Und dann sollen sie, um nicht nass zu werden, Helme aufsetzen oder auch Regenschirme mitnehmen, auch wie in Hongkong. Aber ich würde es toll finden, um einfach diese nationalistischen und patriotischen Gemüter wieder ein bisschen abzukühlen. Noch weitere Barcelona-Meldungen. Noch eine Meldung zum Thema Sicherheit und wer profitiert davon. Die Ciudadanos, denen geht es mittlerweile bei dem Thema Sicherheit darum, auf Stimmenfang zu gehen hier in Barcelona. Die Vorsitzende der Ciudadanos in Catalunya, eine gewisse Frau Lorena Roldán, veranstaltete offene Meetings vergangene Woche hier im Raval und griff mit populistischer Argumentation die Bürgermeisterin Colau an. Diese habe die Stadt in eine Hochburg der Diebe verwandelt, so die Ciudadanos Stimmenfängerin im Raval. Die gelben Helme, die hast du gerade schon erklärt, das kann ich fast überspringen. Gelbe Helme wollen die Mitglieder der separatistischen Organisation ANC in einer groß angelegten Performance am Mittwoch, wie gesagt, auf der Diana, dem katalanischen Nationalfeiertag, zur Schau stellen bzw. tragen. Tsunami D, hatten wir gesagt, haben die Marketing-Experten des Independentismo das neue Protestprodukt getauft. Man wolle sich von den Protesten in Hongkong inspirieren lassen, so ein Sprecher des ANC am Mittwoch. Dann eine Nachlese zum Thema 1. Oktober. 8 Polizeieinsatzleiter der spanischen Nationalpolizei werden angeklagt, am 1. Oktober 2017 unverhältnismäßige Gewalt gegen die Teilnehmer des illegalen Referendums in Katalonien ausgeübt bzw. befohlen zu haben. Das Landesgericht Barcelona hat die Verantwortlichen für den 9. und 11. Oktober zu einer ersten Anhörung zitiert. Dann hatten wir letzte Woche so schön gesagt, ja, man kann nicht durch Barcelona gehen, ohne ein Messer in den Rücken zu kriegen. Wir hatten uns über diesen Pablo Casado aufgeregt, aber leider gab es einen sehr hässlichen Messerangriff auf eine junge Frau. Ein neues schweres Gewaltverbrechen hielt die gesamte vergangene Woche die Öffentlichkeit hier in Barcelona in Atem. In einem Vergnügungslokal wurde eine junge Frau vor den Augen zahlreicher Gäste erstochen, nachdem zwei Diebe ihr zuvor das Handy gestohlen hatten. Die Frau bemerkte den Diebstahl und forderte ihr Handy zurück. Die Verbrecher stachen ihr in die Brust. Sie starb wenige Momente später. Auch ein Sicherheitsmann, der das Handy zuerst zurückgeholt hatte, wurde durch einen Messerstich derselben Individuen schwer verletzt. Immer wieder kam es in letzter Zeit verstärkt zu Gewalttaten im Puerto Olimpico, im Vergnügungsbereich dort unten. Tote, Verletzte, sexuelle Aggressionen und Vergewaltigungen sind leider an der Tagesordnung, das muss man sagen. Und die letzte Meldung, die Kommunspartei Barcelona en Comú, das ist die Partei der Bürgermeisterin Ada Colau, schließt eine Regierung der Konzentration, wie ERC sie vorgeschlagen hat, definitiv aus. Ja, Oriol Junqueras und Parlamentspräsident Roger Torrent, die hatten die glorreiche Idee verbreitet, dass die drei Independentista-Parteien Kataloniens, also Junts per Cat, ERC und CUP, zusammen mit den Comunes eine Art Konzentrations- oder Frontregierung gegen das, Achtung, das Urteil des Prozesses bilden sollten. Auf was die alles kommen. Präsident dieser Regierung wäre dann natürlich Carles Puigdemont, der nach Brüssel geflohene Ex-Präsident der Generalitat. Ada Colau hierzu. Ich verstehe nicht, wozu eine solche Regierung gut sein sollte, kommentierte Ada Colau am Freitag den Vorschlag der Separatisten. Colau stimmt mit den Separatisten darin überein, dass das Urteil gegen die wegen Rebellion angeklagten Independentista-Führer ungerecht sein werde. Sie sagt das schon mal so. Doch müsse man eine Begnadigung anstreben. Die Priorität ihres Rathauses sei es, diese Leute aus dem Gefängnis zu bekommen. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemand's Land. И я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Rilke an Lou Andreas Salome nach Berlin-Westend am 3. November 1903, Dienstag. Jetzt ist es Herbst bei dir und du gehst im Wald, im großen Wald, in den man schon so weit hineinsehen kann. Im Wind, der die Welt verwandelt. Die Sturmnacht kommt, die alles Welke aus den Bäumen nimmt, und denke an den Sturm selbst, an die Nacht, die fliegt, an den Sternen vorbei, in den Morgen hinein, in den leeren, neuen, klaren, ausgestürmten Morgen. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Die letzten Minuten im Niemandsland widmen wir dem Kino. Ich habe mir noch einmal einen Krimi angesehen. Den hatte ich schon vor ein paar Jahren gesehen und der gefällt mir sehr gut. Man könnte sagen, es ist der Krimi zum Brexit. Der 5 Jahre alte Film Hinter feindlichen Linien 71 ist ein Thriller. Ein mörderischer Thriller. Und er erzählt den Kriegszustand in Nordirland 1971 in den Straßen dieser Stadt. Es ist schon einigermaßen bizarr, wenn sich nächtliche Kinofilme im Fernsehen auf einmal als politische Kommentare aufs aktuelle Weltgeschehen verstehen lassen. Was für ein Film also zum Abschluss einer Woche, die für Großbritannien und Irland so entscheidend war. Es handelt sich um den 5 Jahre alten Berlinale-Film 71, Hinter feindlichen Linien. Und er zeigt ausgerechnet jene Geschichte, die den brutalen Kriegszustand in Nordirland so eindrücklich vorführt, dass man eigentlich nur erst recht sagen kann, sorry Leute, aber wer es bis jetzt nicht kapiert haben sollte, ein Brexit ohne Backstop Regelung ist geschichtsvergessener Riesenquatsch. Attention! Because of the deteriorating security situation in Belfast, you won't be deployed there on an emergency basis. Kurze Rekapitulation. Ohne diesen Backstop besteht die Gefahr, dass es nach dem Brexit erstmals wieder eine echte, harte, reale Grenze zwischen Irland und Nordirland geben könnte. Und dass damit der alltägliche Terror auf der Insel wieder anfängt, wofür es zuletzt schon Anzeichen gab. Ach so, jetzt aber endlich mehr zum Film. Ich bitte um Verzeihung. Dass das Langdebüt von Regisseur Yann Demange der richtige Film zur richtigen Zeit ist, liegt daran, dass er uns über die Protagonisten Gary Hook, gespielt von Joe O'Connell, mitten ins unübersichtliche, verängstigte, rauchschwadenwabernde Chaos auf den Straßen Belfast zerrt. Hook ist ein englischer Soldat, ein junger Kerl, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich tut. Kurzfristig abkommandiert mit seiner Truppe in den Straßenkrieg gegen die IRA. Als er und ein Kollege vom Rest getrennt werden und der Kumpan ermordet wird, sind dessen Mörder auch hinter ihm her. Und Hook flieht, taucht unter, versucht sich durchzuschlagen und zurück zu seinen Leuten zu kommen. Ein unglaublich spannender und toll gemachter Film. Es geht da durch Wohnungen, Hinterhöfe, Schuppen, bis sich die Grenzen zwischen jenen, denen er in diesem politischen Konflikt trauen kann und misstrauen muss, komplett auflösen und von O'Connell so gespielt, dass noch das kleinste Zucken im Gesicht alles erzählt. Den irischen Alltagskriegsterror als mörderischen Thriller zu erzählen, statt den historischen Makrokosmos aufzurollen, ist ein gelungener Kniff, um den Horror jener Zeit greifbar zu machen. Hook dürfte nicht dem trauen, was er sehe, sagt ihm sein Vorgesetzter einmal. Wäre ja mal super, wenn wir unseren Augen nicht trauen müssten, wenn Boris Johnson wieder mal mit einem neuen Plan um die Ecke kommt. Meine Damen und Herren, das war's. Ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss, Werner. Tschüss, dann verabschiede ich mich auch. Gut, ob mit oder ohne Brexit, wir werden weiter kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Und solange zum Beispiel Taylor Swift mehr verdient als Messi, solange gibt es keine Verteilungsgerechtigkeit. Und da müssen wir dranbleiben, nicht wahr? Es ist eine Sportlerin gestorben, die heißt Blanca Fernandez Ochoa. Die fuhr vor 10 Tagen mit ihrem Auto in den Wald, stieg aus dem Auto, ließ ihr Handy stehen, ging 10 Kilometer in Richtung Wildnis und ward nie mehr gesehen. 10 Tage später wurde sie tot gefunden. Was wichtig ist, eine Spitzensportlerin, eine Frau, die Spanien die erste olympische Medaille gegeben hat, einem Land, das sich ja so viel einbildet auf seinen Sport, die ist bettelarm gestorben, die hatte keinen Pfennig, während die Messis und diese ganzen Leute, die du gerade erwähnt hast, nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und stinkreich sind. Die sind so reich, dass es wirklich stinkt. Das war's. Tschüss, agur, adeo, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut und werden Sie oder bleiben Sie glücklich. Tun Sie sich was Gutes am kommenden Mittwoch, dem Feiertag. Agur, adeo, goodbye. I'll be back soon, okay? Yeah. Yeah? Attention! Because of the deteriorating security situation in Belfast, you won't be deployed there on an emergency basis. We need to go out there and reassure people. We're here to protect them. We need to look them in the eye and tell them that. This is the front line, boys. Catholics and Protestants living side by side at each other's throats. Divided by the Divis flats. But do not enter the flats. They've become very dangerous. Hold the line! Soldier went missing. It was a confused situation. Kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals, da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle fummelt aus dem 50-60. Alles hohl und hundsgemein. Auf Skoda oder Fiorucci verleg ich nicht mehr ein. Ich bleibe kühl, kein Gefühl. Bloß deine blauen Augen machen mich so sentimental. Mach mich taub und stumm. Für den halben Luxus, da leg ich mich nicht krumm. Denn nur der Scheich ist wirklich reich.